Jo, 20.30 Uhr in der Pott-WG. Die Frisur sitzt. Perfekter Halt. Perfekter Halt, dank Drei-Wetter-Tuff. Werbung wollten wir ja keine machen, oder wie war das? Aber das hat mir eben auch schon auf der Tür so gelegen. Ja. Umbau, genau, du hast es gesagt, ne? Ja, ich habe schon umgebaut hier. Land. Weil jetzt kommen wir ja quasi zum Headliner, ne? Das ist ja, der ein oder andere weiß, ich komme ja aus der Musikecke. Wer als letztes spielt, ist nun mal der Top-Act, ne? Haben wir uns aber auch lang genug gearbeitet, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also Qualität trägt einen Namen. So sieht das aus. Simmelsfreund. Ich freue mich ganz, ganz doll auf die Landfunker. Jetzt der einzige Podcast, wo sich live während der Aufnahme ein Eis geholt wird, wenn es mal langweilig wird. Da wird Gin getrunken, Oettinger angepriesen, als wäre es das beste Pilz der Welt. Ich bin gespannt, was ihr für uns habt. Ich freue mich. Viel Spaß. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, kräht der Hahn dort auf dem Mist, bleibt das Wetter, wie es ist. Herzlich willkommen zur Night of the Pot mit uns, der Landfunker. Mir spreche Dialekt, so wie uns das Schniss gewarst ist. Und mit mir sind heute dabei unser Uwe. Hi, Uwe. Genau. Und dann noch der Ralf. Hi. Hallo. Und unser Allerbester, unser Simon. Hi. Mosche. Na, habt ihr gut gefunden in die Pott-WG? Ajo. Okay. Man hat es geführt, an der Hand geführt hat man uns. Bin ich an der Hand geholfen und ja. Jo, ich fühle mich ja geehrt jetzt so bei der Night of the Pots mitzumachen. Hm. Und ich voller Ehrfurcht sitze ich eigentlich da vorne dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist eine Ehre für mich. Vor was? Für die Pots-Dings da mitzumachen. Also vor meinem Handy, wo ich jetzt so mit dem Finger auf das Mikro drücke, das soll ich verstehen. Ja, genau. Ach komm, muss ich da eine ganze Norm mit dem Finger drauf, da geht Display doch kaputt. Nee, nur wenn ich schwätze und ich sage das. Ach, deswegen schwätze ich immer so wenig bei uns im Podcast, okay. Und du hättest ein neues Headset, hat jemand gesagt. Oh. Extra was? Für die Night of the Pots hat er sich ein neues Headset gehabt, mein Lieber. Nee. Das ist, ich hatte jetzt, das muss ich auch mal für die Nerds, für die Headset-Nerds, habe ich jetzt so mir das Headset von meinem Stiefsohn abgegriffen, der gamet normalerweise. Und dass ich auch wirklich was Feines rüberbringen kann an Tonqualität. Der gamet heute aber ohne Sound, oder was? Ja, der hat Xbox-Verbot. Der war halt nicht ganz so brav die ganze Zeit. Deswegen kann ich mir das erlauben jetzt. So. Gut, ich hoffe, ihr hockt nicht nur allein vor eurem Handy. Ihr habt da noch was zu trinken dabei. Was gibt's dann bei auch? Wer will dann anfangen? Ich fange an. Das gute Oettinger ist im Moment all. Ich bediene mich jetzt im etwas billigeren Bitburger. Bisschen teure Bitburger, Mensch, wohl. Ja, das war ein Angebot. Aber der Oettinger hat auch aufgeschlagen. Da hat früher der Kasten mal 5 Euro, Schawei kostet schon 6. Du, wenn diese Kaste getrunken hat, weiß ich mir, was er kostet. Von dort ist das eigentlich fast egal. Wieder. Da sind bestimmt jetzt Strafzölle drauf auf dem Oettinger. Ja, klar, die CSU hat ja die Mehrheit, die alleinige Herrschaft in Bayern verloren. Jetzt müssen die mit jemand anderem und dann wird der ganze Chor macht da. Das ist halt, dass nämlich so viel Ausländerinnen kommen, so viel Deutsche in Bayern kommen, dass wir machen die durch Strafzelle drauf. Mensch, die kämen alle gerade im Bier, oder was? Weiß man nicht. Also was trinkst du dann, Ralf? Ich trinke halt oben wieder Whisky und zwar Glen nach 12 Jahre alt. Ach Gott, ist ja schon so lange abgelaufen. Altes Laue, der altes Zeichen. Simon, was kriegst du? Ich trinke ein gutes steirisches Naturradler aus der Brauerei Gösser. Das ist wirklich Weltklasse. Das habe ich getrunken, wie ich in Wien war. Das war wirklich spitzemäßig. Ja, und Kai, hast du was anderes steht außer Kaffee? Oder? Außer Kaffee habe ich hier noch Hinterlassenschaften, die ich noch trinken muss. Der liebe Bobson Bob war ja letzte Woche bei mir, weil wir ja hier von der Landfunker Weihnachtsfeier haben. Und er hatte Kasche Detmolder Landbier dunkel mit Bong. Und das habe ich da stehen, da habe ich vorhin schon eins getrunken, zwischen der und der Anakan Kaffee. Das merkt man. Das hätte ja der liebe Bob mal mitbringen können, da noch nach Hause, wo ich wohne. Bob, ich habe noch per Fläche, Kinder da. Eins oder zwei zum Probieren, kannst du mal zukommen lassen, wenn das geht. Ich schicke das aber wieder retour, weil du aus Pfad bestimmt ab musst. Ich schicke es mit der Flasche Post. Geht das dann nicht? Die Flasche brauche ich nicht. Ich gebe einfach Bier hin, mal Korken drauf und schmeiße es dann in den Clan. Irgendwann wird es bei der ankommen. Das, gut, bei dem Niedrigwasser dauert es ein bisschen länger, aber es wird hinhauen. Im Moment rennt es da, also bei uns rennt es. Bei uns auch. Ja. Dann wird der Plan wieder gefüllt und dann kommt das schon an irgendwie, ja. Was ich da an der Stelle mal loswerden muss, weil ja alle Podcast-Grüße zugegen sind, möchte ich mich nochmal für den netten, sehr netten Besuch vom Kai sowieso, aber auch vom Bobson Bob nochmal noch bedanken. Es war sehr, sehr witzig und es hat mir gut gefallen. Deine Frau hat auch guter Kaffee gekocht. Ja, die macht den besten Kaffee überhaupt. Da war Liebe drin. Was haben sie zu deiner Hundehit gesagt? Also, jeder weiß ja, dass der Bob auch Handwerker ist und für das, dass ich es eine volle Miete mache, war eigentlich ganz begeistert. Ich sah nur, der Bob hat mir die Sparre aufgeteilt. Ja, also der hat, muss ich ganz kurz erzählen, wir haben ja nur halb Stunde Zeit. Ich habe das Mauerwerk gemauert und es kommt jetzt Gebälk drauf und habe ich insgesamt 10 Ball getroffen. Also einer ganz links auf der Seite, einer ganz rechts auf der Seite. Und jetzt habe ich da rumgerätselt, Samo klein, dass die Abstände stimmen, wie machst du das halt? Es sind aber 8 Balken dazwischen gelegt, probiert auf zu Dele, geht nicht auf und hin und her gerechelt. Da war da keine Bob da. Habe ich so Bob gesagt, oh Bob, wie sieht's denn aus? Wie viel hast du allein? Habe ich gesagt, 8, nix 8. Das sind 9 Zwischenräume und die teilt schuft über die ganze Länge. Und da hat das gepasst auf einmal und heute habe ich es dann festgemacht, war einmal frei. Ja, du musst statt auf die Zwischenräume aufteilen, nicht auf die Balken. Ja, das hast du aber auch nicht gewusst, gell? Kai, gib's zu. Nee, ich war da auch nicht so schnell, aber ich habe gesehen, dass der Tipp, wo ich da gerne an, wie du den Ring angebetoniert hast, dass der Speis oder die Bettung ein bisschen flüssiger machen musst, das hast du vorne wahrgenommen, aber hinten war er doch ärger steif. Ja, der Tipp, der ist ja aber auch zu spät kommen, wie ich schon die erste Lage angemacht habe. Ich kann nicht da die ganze Nacht in den WhatsApp-Chat hocken und gucken, was du da fabrizierst. So eine kleine Überwachung hätte ich schon haben können. Also wäre nicht schlecht gewesen. Ja. Ja gut, das mit dem... Ja, aber sonst muss man sagen, die Mauern sind ein bisschen schepp, aber ich meine, schepp ist Englisch und schief ist modern und was weiß Genau. Dem deutschen Schäfer macht sich's aus. Ja. Passt schon. Aber Heizung hat er da kein Ding gebaut, der Bobson Bob. Der war kurz davor, der hat schon Kostenvoranschlag, alles dabei gehabt, hat gesagt, oh, ich baue eine Heizung in für 50.000 Euro, ganz billig, hat gesagt, also wir sind es fast ähnlich, würde ich sagen. Aber es hat noch am letzten, beim Skonto, ich nicht ähnlich, und es hat kommen dann halt nicht, ne? Jo, der hat man wirklich nicht ein bisschen, das Zahlungsziel war gleich ein bisschen knapp angerechnet und dann habe ich gesagt, komm, nee, das können wir dann doch nicht machen. Hättest du jetzt gerne auf 30 Jahre gehabt, anstatt auf 20 Jahre, ne? 30, 35 Jahre wäre mir recht gewesen, jo. Aber da hat er nicht so ganz mitgezogen, der liebe gute Mann. Naja. Jo, erlaubt, noch mal Weihnachtsfeier gehabt, ne? Warum haben wir die eigentlich schon Anfang November gemacht? Wer ist das eigentlich, einer? Ja, weil die Weihnachtsfeier alle gar im Dezember sind, dann kriege ich kein Tisch mehr. Nächstes Jahr kennt man ja die Weihnachtsfeier immer am 1. November. Woche an der Ostere. Och, nicht das zu früh. Aber was viel wichtiger. Ja, Sano. Was viel wichtiger war eigentlich, dass wir ja eigentlich die komplette Podcast-Elite zusammen getroffen hatten. Ne? Also man muss sich da auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die Weide und kurze Strecke auf sich genommen haben. Und das wollte ich mal dazu beitragen. Aber ich habe auch festgestellt, also ist es gut, dass wir alle Podcast machen und nicht Videocast oder so, ne? Also, da waren ein paar Gestalten am Tisch gesessen, zum Beispiel ich, ne? Also, Was Gesichter, ne? Ja, was machen, Gesichter, ne? Podcast-Gesichter halt, ne? Also das war schon witzig. Naja, der Raiden halt auch. Entschuldigung, hab mich gerade verschluckt. Aber der hat abgenommen, der Raiden. Moment gerade, ja? Der hätte wieder irgendeine Challenge darüber gestartet gehabt. So rein. Jo, vielleicht hat er das mit sich selbst gemacht. Challenge. Oh, klar. Der Simon hat auch eine Challenge gemacht. Der hat doch gleich 5 Kalender mitgeholt. Die guten China-Kalender. Ja. Ich glaube, der hat einen Vortrag. Ich nehme an, der tut der hinter Balkon, weißt du, der Balkon, da gibt's da auch so Strohdinger, wo man da drumherum macht, so Sichtschutz. Ich nehme an, der hielt den Kalender davor. Genau. Die sind da auch so Stroh oder was? Nee, du hast das Prinzip schon wieder nicht verstanden. Ich bin ja Geschäftsmann. Ich habe die Dinger jetzt teuer in meiner Nachbarschaft verkauft. So, ich dachte, der Däsche deine Versicherungskunde kennen als Weihnachtsgeschenk. Ja, cool. Aber wenn man erst da haben, glaube ich, zwei Paletten gestanden mit bestimmt gefühlte 2000 für deine Kalender, da, oder? Da haben ordentlich gestanden, jo. Jo, da kommst du auf mit Kalender nicht auch. Der hat der Chinese auch Januar, Februar und so Monate, oder? Tut der das nicht? Ich weiß nicht, die haben ja auch. Nee, da hat er Affe und Pferd und Schlange und. Ah, deswegen, ich nehme doch keinen Kalender mit. Jetzt will ich gucken, wann Silvester und sowas ist, und dann hat der da Haas oder Pferd da stehen. Jo, Silvester. Silvester ist am 31. Gaul. Genau. Ja, ich weiß nur, Das wäre mir zu kompliziert mit deinem Kalender, jetzt nehme ich doch keinen mit. Also ich weiß zum Beispiel, unsere Ware, wo wir aus China kriegen, heißt, dann kommt der Container und auf einmal sagt, das verzögert sich, die haben irgendwie Neujahr oder sonst irgendwas Mitte im Sommer teilweise. Ich weiß ja an, was ich da schaffe. Ich habe mal zwei mitgeholt. Ganz, ganz offen und ehrlich zu, aber ich habe mir die nur mitgeholt, da sind hier oben und so Holzstangen dran, die nehme ich für die Blume. Ja, war clever. So, ja, da kann ich schön die Blume dran festspinnen, wenn die, das ist eine Gratvase. Der kann die ja mit Alexa dann, der Kalender, da, dass die da froht und so weiter, oder? Aber der gibt dir dann chinesisch Antwort, das verstehe ich ja nicht. Ist der ganz analog, der Kalender? Jo. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die du irgend so Wand oder so irgendwas ingebaut haben, wo die dich dann abhere. Wo, in die Alexa oder in den chinesischen Kalender? Nee, in den chinesischen Kalender. Weiß ich nicht, der Kalender habe ich fortgeschmissen, ich habe nur die Stecke behalten. Ich habe schon klar weggeworfen. Ah ja, das brauche ich nicht. Ich kann doch ich keine Deckstäbchen schon Handy, da ist alles drauf, was ich brauche. Ich doch keine Daddy-Stäbchen schon rausmachen. Stimmt, die habe ich auch normale Stäbchen, die habe ich mir keine Ahnung, welche mithole. Uiuiui. Die wäre ein bisschen dünner gewesen. Wir müssen noch einmal, im Dezember gehen wir noch einmal hin essen. Und die Honda also komisch Fleisch gehabt, so von Elefante und so Zeug. Was? Nee, was Zebra. Zebrafleisch. War das gestreift oder was? Känguru. Gestreiftes Fleisch. Da war so Fettstreifen drin. Also der Fisch war nicht so, wo ich schon. Der frische Fisch da. Da muss man sich dabei stellen, dass immer ein bisschen Maggi oder Fondor noch dabei machen, so aus die Richtung. Ich habe auch die Vermutung, es gibt ja manche chinesische Restaurants, da bringst du Pfanne da Zeich hin zum Grillen und dann kannst du zugucken. Ne? Und das wollte die schon nicht haben. Das heißt, du hast jetzt hingegangen, gemacht, hast die komische Klammer mit deiner Sitzplatznummer dran gemacht, bist dann vor zu dem Mensch gegangen, hast gesagt, oh, brutzel das und bring mir es wieder. Ne? Und der wollte nicht haben, dass du dabei stehen bleibst, dass du zuguckst. Ja, hol dir mal, wie viele Leute stehen der, bis der fertig ist, der Butschle. Der hat das ja gar nicht zubereitet, was du hingelegt hast. Der hat noch irgendwie, das hat die hinten dran, hatte sie Frau wieder zurückgebracht ins Buffet und du hast irgendwelche Alter zusammengeschaut gemacht, der Kram da gerät. Das war nicht das Gleiche. Der Uwe hat das war die. Ja, die sind mit dem Dreckschip auf einmal hin aus dem Kisch rausgekommen, haben das irgendwie auf die Teller oder auf den Grill geschmissen und dann. Oh, weil es no. Und der gute Fisch und das gute Fleisch haben sie wieder so Ricke dran ins Buffet. Ne? Und merkwürdig war ja, das will ich ja auch nochmal betonen, näher dran war ja der Fressnapf. Ne? Jo, das war auch komisch, der Fressnapf und dann der Chines. Also da passt irgendwas nicht zusammen. Also das war mir schon gleich von Anfang an suspekt, aber der Wackelpudding war gut. Die schaffen bestimmt zusammen, die Honda bestimmt. Ja, also warum? Weil ich habe da nie gesehen, das ist der einzige Fressnapf, glaube ich, wo auch Nacht schafft. Also es war ein bisschen seltsam. Aber in Lauter ist das sowieso komisch. Lo war der Fressnapf neben dem Chines und neben dem Rofo ist Erotik-Shop. Das ist da alles komisch. Warum? Spiele für Groß und Klein. Ganz einfach. Ja, also erst spiele die Große, dann kommen die Kleinen und dann musst du vor die Spielsache kaufen. Weißt du? Dann ist das komisch und laut. Dann keine, dass du aus Versehen Spielwarengeschäft dann gehst. So. Das will auch keiner sehen. Hallo, Herr Verkäuferin, ich hätte gerne ein neues Netzhemd, ruft der Kai dann. Ich habe ja jetzt bei WhatsApp da den neuen Premium-Account. Ne? Da kann ich immer wieder gucken, wenn ihr jetzt irgendwelche Nachrichten da lösche, und dann kann ich wieder draufgehen und kann dann bitte Nachricht wieder herstellen und dann sagt er, bitte geben Sie Ihr Passwort ein, dann steht die Nachricht. Komm, du hast nur dem Uwe sein Handy gehackt. Und der Uwe, der du da manchmal Bilder postet, die willst du nicht wirklich sehen. Ne? Ja, weil ich immer, dafür trinke ich mich immer im falschen Chat. Irgendwie schicke ich dann in den falschen Chat drin. Das war jetzt, jo. Dann ja, was für eine Gruppe auch schon, wo du so Bilder schickst. Ja, weißt du, Landfunker und Liebste fängt ja beides mit L an. Da verzieht er sich immer. Ja, man kann es ja wirklich sagen, das darf ich sagen, jo, wir sind ja schon, ach gut, es ist schon spät. Weißt du, da habe ich jetzt immer von mir mal ein Penisbild durch die Gegend geschickt und schick's doch tatsächlich in die Landfunkergruppe drin. Das war mal ein bisschen peinlich. Ach gut, das war ein Bild, ich habe gescrollt, ich habe fünfmal müssen hochscrollen, so lang war der. Nee, das war das falsche Bild. Das war das, wo du hast mit das war das Bild, wo du mit drei Fingern hast draufzoomen müssen, dass du überhaupt was siehst. So aus. Dann ziehe ich auch schon ein bisschen drei. Ajo. Aber der Bob hat dabei so ein Mikroskop für ein Handy. Das hätte man doch können nehmen. Ajo. Und das Uhrmacherwerkzeug. Ja. Du kennst dich aus mit Simon anscheinend, hä? Mit dem Uhrmacherwerkzeug. Ja, ich habe mehr gehabt. Der Simon ist ja kalt und warm gewesen. Ja. Und handwerklich auf dem neuesten Stand. Der hat an der Weihnachtsfeier hat er jedem noch das Bild von seinem Tisch gezeichnet, wo er damals die komisch die Whiskyflasche mit dem die Whiskyflasche, der hat doch damals so Kunststoff über den Tisch gekippt und hat es nicht eben geredet und hat dann gesagt, das mischt jetzt auch Sinn. Ach so, ja, stimmt, da waren wir mit Tisch. Ja. Der Simon ist unser Handwerker per Excellence. Die anderen, die von uns kamen, die kamen alle rein, wollte Hallo sagen, dann kam Simon hergerannt mit seinem Handy, gucken wir mal, gucken wir mal, das hat nicht gemacht. Ach ja, immerhin war ich nicht so ein Stoffel und habe ich meine Leute vorgestellt, ne? Nicht so wie die zu spät kamen und dann einfach sich hin ins Eck geplotzt hatten und dann einfach 300 Morare waren und sich nicht mit unserer Gäste unterhalten. Ich habe mich schon gewundert, der Uwe kam hier so spät, also ich hätte ja angenommen, weil er so spät kommt, dass er, bevor er bei uns an den Tisch kommt, zuerst mal rund ums Buffet geht, sich den erfüllt und dann erst bei uns an den Tisch kommt. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ich bin reingekommen, wer hat am Buffet gestanden, der Simon und der Gin. Kollege da, ne? Was ich da gemacht habe? Erstmal beleidigt, weil ich muss, wenn ich den Simon sehe, ich muss den beleidigen. Da komme ich da drum. Wir sind da drin, meine Frau und ich. Da habe ich gesagt, ach Gott, der Simon steht an der Theke. Ich wollte doch halt brav sein. Batsch habe ich beim Klang direkt beleidigt. Das ist einfach so. Ja, der Simon ist, der hat so ein Gesicht, das musst du beleidigen. Wie der Simon reinkam, da sah er einen Tisch für die Landfunker und da hat die Bedienung gesagt, Landfunkel, nix Tisch lässt serviert. Nee, das war nicht so. Aber aber die Dame, die neben mir stand und neben Olli, die Ältere, die hat ganz schön blöd geguckt, als du kamst und hast einfach da gleich, also ja, unerste Schublade da gleich rausgehauen. Ne? Also Uwe, das war schon ein bisschen unangenehm. Aber da, wo du wohnst, verstehen ja bloß die unerste Schublade. Deswegen lohnt ich mich auch in deiner Gegenwart, ob es jetzt hier über den Podcast ist oder auch, wenn wir es privat sehen, auf der Veranstaltung, lasse ich mich ein bisschen runter, Simon. Deswegen ist das halt so. Uh-huh. Ja. Fällt dem Ari schwer, glaube ich, aber ja, das fällt mir schwer. Mir fällt das auch schwer, ja. Mir fällt es auch schwer, dass ich mir direkt so China-Stäbchen ins Arsch gerammt habe. Aber mir kennt ihr ja nächstes Mal, der Brombeerfall, der war ja auch da, das ist ja Busfahrer, ne? Der kennt ihr das nächste Mal ja auch Bus mitbringen und dann kennt ihr mir mal so Busfahrt machen. Jo. Wenn der uns mal spaßeshalber von Lautum und nachts nach Paris fahren, moin's Wörserig. Ich war, wie der Simon mit dem Uwe geschwätzt hat, war der Uwe wollte was vom Simon, aber er sagt Simon, ich gehe mir jetzt zuerst mal Eis holen. Stimmt. Tag war er fort. Stimmt. Das ist absolut wahr. Ja, gut. Der Uwe da stehen gelassen. Da muss man doch gar nicht diskutieren mit dem Kaspar, ne? Also, nee, das war schon okay so. Passt alles. Jo, sag du. Ich gehe da auch ein bisschen normales ARD geguckt, ne? Und da war das Weingut Wader im Film in ARD, ne? Und das normales ARD. Ja, und da spielt bei dem Simon davon in Hambach Neustadt an der Weinstraße, ne? Und da haben die gesagt, dass an so ein Komödie. Ja, dann nicht zu, weißt du? Komödie. So Liebesfilm. Halt so. Weingut war der Viertel nach acht, Film für, keine Ahnung, Mittelalter Menschen. Oh, Herzkino, so. Herzkino. Okay. So vom Weingut, wo halt in der Stadt ist und wird jetzt vererbt und so, Abstreitigkeit und halala. Ah, ja. Und da haben die geschrieben, dass wir in Hambach bei Neustadt an der Weinstraße, also das, wo du immer sagst, wären blühende Landschaften, ne? Und jetzt war in dem ganzen Film, war es immer bewölkt. Immer Volk. Und dann haben die noch gesagt, ganz halb Hambach wäre da Laiedarsteller gewesen. Ne? Und da war einer dabei, der da durchgelaufen ist und ich dachte, so könnte Simon gewesen sein. Hast du das? War ich, ja. Ajo, natürlich. Okay. Ja, naja, die haben noch einen Laiedarsteller gebraucht. Und da bin ich quer durchs Bild gelaufen, das stimmt schon. Hast du gesehen, wie ich freundlich gelächelt habe in die Kamera? Ja, das Inserat hatte ich auch gesehen, das hat einen Reinfahrtsring gestanden. Es müssen nicht unbedingt Charaktergesichter sein, also deswegen haben sie dich ja genommen. Ah ja, natürlich. Ja, aber warum hast du kein Landfunker-T-Shirt angehabt? Ich habe kein Landfunker-T-Shirt. Alter, dann lass mal eins machen. Ey, wo soll ich denn mehr Landfunker-T-Shirt machen? Hallo, copyshop.de oder sowas. Im Landfunker-T-Shirt-Mach-Geschäft. Muss man auf die Website bei gehen. Bei uns im Merch-Store. Ja, genau, die Landfunker. Und dann gibt es auch in der Menü gibt Shop. Und dann kann ich T-Shirts auswählen. Dann muss ich aber nur gucken, es gibt nicht alle T-Shirts jetzt in deiner Größe. Weiß gar nicht, ob man 4XL hat. Ich hab T-Shirt-Größe SE. SE. SE. Ja, ja. Das hat Apple auch, das sind die kleinsten Handys. Nee, das heißt Small Elephant. Small Elephant. Ach so. Okay. Ja, das ist. Das halt gibt's aber nur in der Unterbuchse, da gibt's sowas, wo man so Rüssel und sowas drin machen kann. Jo, ach Gott. Schee. Ja, das will ich machen. Aber ich habe hier noch die Woche nicht noch Sachen aufgedeckt in dem Internet und da will ich auch noch ein bisschen Werbung machen, weil die Landfunker haben das ja nicht so viel Zeit. Und zwar die Steffel oder wie die heißt, Steffi aus dem Internet, die macht der Adventskalender. Und wenn du irgendeinen Podcast da mitmachen will, dann kann er sich bei der Steffi melden, weil wir haben das ja mal leider keine Zeit, jetzt muss ich mir ein bisschen absahen. Und da ist mir aufgefallen, die Steffi hat jetzt ein Kind, ne? Und der Account heißt jetzt Steffi und Krümelkind, ne? Und dann unterhält die sich im mit unserem Uli vom Radiomobil, ne? Und der hat als Account, heißt der Krümel, ne? Und so habe ich mich gefragt, ob der Uli nicht was mit dem Kind von der Steffi zu tun hat. Nee, du hast eigentlich gesagt, wer jetzt bei der Zeugung dieses Kindes dabei war. Ob der Kai, weil der ja überall seine Nasen reinsteckt, die alten Neugier. Nee, das ob kam der nicht noch. Wüsste. Ah, okay, ja gut, dann egal. Du hast dann gesagt, dass der Kai seine Nase reingesteckt hat in den Zeugungsakt und da müsste er jetzt mal von berichten. Das war eigentlich der Aussage. Also ich war nicht dabei. Ja. Nicht dabei? Das ist jetzt schlecht. Nee, ich habe nicht mitgemacht und war nicht dabei. Aber merkst du, ich habe schon gerade, gell? Jo. Merkwürdig ist, jetzt macht aber der Brombeerfalter, ne, macht jetzt aber auch noch einen Podcast, der heißt Neues aus der Krümelschublade oder so. Vielleicht ne? War der dabei, deswegen hat er die Schublade, wo das passiert ist und der kann es da verzielen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Angst, vor dem Brombeerfalter, ne, dann dachte er da, kleine Kinder holen und die in die Schublade, ne. Nee, der tut nur Brombeerfalte, aber. Mensch, der ist harmlos. Ja, ich glaube schon. Ich hocke mich nicht mehr neben, wenn der so Sachen macht, also das, nein. Mm-mm. Ich glaube, aber der kennt uns wegschnick schon mal am 1. November. Nein, dann du bist ein Brombeer, dann wird's gefährlich. Dann kennt er uns nur fahren bis nach Brüssel oder bis nach Paris und nächste Mal wieder zurück. Ja, können wir mal. Aber in Belgien kommen doch viel kleine Kinder weg, oder war das immer? Das befährt er ja so gerne Belgien. Nee, jetzt was beiseite, komm. Immer nicht so. Der sah doch immer, er kennt sich so gut aus. Er macht immer die Belgien-Toure. Gehen wir da noch rausschneiden. Lande, waren wir Spaß. Nee, ach Gott. Ja. Nee, jetzt haben das ist schwarzer Humor, da muss man durch. Jetzt haben wir ausnahmsweise mal mehr als unsere drei Hörer üblich, wischt über Neid auf der Potze und dann hauen wir da mal so einen Spruch raus. Voll drin, ne? Jo, ja, Alter, das ist die sonst kann er kein Wässer schrieben und jetzt haut er da auf den Putz. Alter, hier in der Wasser. Alter, lass. In unserem macht Podcast, jetzt macht er kleine Werbung für die AfD und dann ist ganz fertig. Nee, sowas politisch wäre mir nicht. Wir sind ein unpolitischer Podcast, ne? Absolut. Und wenn das gefällt, das dumme Gebabbel, also wir machen das eigentlich normalerweise noch viel länger. Also vielleicht sollte da mal da rumkommen, ne? Ja, weil das Simon nie enden kennt. Naja, also ich habe normalerweise auf unserer Themenliste immer 2-3 Themen und der Herr, der unter mir steht, oder der was von mir, der Ralf, der hat meistens 784 Themen und er kommt auch nicht zum Punkt, nicht zum End. Das ist einfach. Nee, man sucht immer nur ein paar Themen da raus, ne? Einer habe ich noch. Das ist ja nur Auswahl immer. Einer habe ich noch, kommt da immer hinterher. Wie der Otto Walkes. Der Söllner Hansi hat ein neues Blatt rausbrungen, wollte ich nur noch sagen. Wer? Jo. Das ist der Söllner. Der ist geil. Achtung, mach schon mal YouTube auf nach dem Podcast und guck schon mal Verkehrskontrolle Hans Söllner. Ich habe nur letztens YouTube aufgemacht und wie hat der Vodapelzer da gehießt, der komische, ach Gott, der, wie hat er gehießt? Christian Chaco Habekost. Katastrophe. Also ich weiß nicht, wie man für so ein Geld bezahlen kann. Ja, ist ja egal. Jetzt aber Hans Söllner ist wirklich ein Typ. Jo, dass wir da so einer sind. Nee, der Hans Söllner ist sowas, der ist Späthippie links, was weiß ich, keine Ahnung, Weltverbesserer, Liedermacher und so die Richtung. Aber Drogen der Habekost, der sich auch besser in Laberkost umbenenne. Der Liebe. Ja, also eigentlich hatte ich nur geplant, ein Interview mit ihm zu machen, aber du hast jetzt echt versaut. Für die Landfunker, oder? Ja, für die Landfunker. Für welche Podcasts von deinen vielen? Ja, weil ja, der Simon hat ja noch 3 eigene Podcasts. Ich will dann nur nicht sagen, wie die Häse. Ja, Die nimmt er immer ganz allein für sich auf und hört sie immer ganz allein. Die gibt's nur auf Kassette, oder was? Guck mal, da kennst du das Aufnehmen und kennst das dann im Audiobote abspielen. Ne? Das ist ja auch noch so ein Podcast-Projekt. Ja. Von ja. dem Raucher. Das machst du mal, Simon. Ich muss hin. Sag Chaco, wenn ich mal sterbe, darf ich auf meiner Beerdigung sprechen. Genau. Und außerdem würde ich dir mal erzählen, warum der Kai dich nicht leiden kann. Das gibt eine lange Beerdigung. Der labert also, doch wie was. Das der Wanser. Macht Witze. Ich fand's nicht witzig, also echt nicht. Nee, du findest viele Sachen nicht witzig, die witzig sind. Du findest viele Sachen witzig, die nicht witzig sind. Aber so ist es halt. Das ist halt einfach so. Ja, Gott. Kann ich gerade nicht drüber lachen. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert, ne? Ja. Das ist auch schon öfter, ich muss jemanden welche. Jo. Aber Gott, aber das ist doch eine gesunde Mischung. Der ein hat Humor, der andere Humor. Mir ein Dennoch. Das ist, jo. Der Ralf und ich haben zum Beispiel sehr gern schwarzer Humor. Der Kai hat komplett anderer Humor und Simon ist. Simon halt, ja. Das ist halt Simon, ne? Ja, Simon. Ja, also ich. Der lacht, ja. lacht über seine eigene Witze am meisten. Simon, mal noch 4 Minuten. Ja. Willst du noch was zum Abschluss zu unserer Hörer? Warte mal, 4 Minuten. Oh, ein Wortwitz, aha. Explicit. Oh. Ach gut, ich weiß gar nicht, ob der Klaus da tricken kann. Ja, ich hätte vielleicht noch so Lebensweisheit, die sollte man sich vielleicht merken. Und zwar ist es so, habe ich die Woche gelesen, das wollte ich gerne noch alle mitteilen, dass man hat ja öfter mal das Problem, dass Brot ausdrucken, ne? Wenn man so Brot kauft und das drucken dann relativ schnell aus. Und es hält länger frisch oder es druckt halt nicht aus, wenn man es in einen Eimer Wasser leckt. Wollte ich euch nur noch sagen. Leckt? Jo, nein, leckt halt. Ach nein, hineinlegt. Du bist ein schlauer Bub, Simon. Ich hätte der Vorschlag, Kraft Knickebrot, das druckelt nicht aus. Das ist schon drucke. Oder das. Jo. Ist jetzt die letzte 4 Minuten Karlauer Time oder was? Nee, also bei uns, das hängt schon schimmelig, das trocken nicht aus, weil wir haben eine Brotbox. Und dann schimmelt es von sich hin. Und wenn du das jetzt länger als 4 Wochen drin löscht, ne, dann fängt das an, dann wächst das noch, dann wird das noch richtig, kommt das in Form. Also, lieber Simon, ich stunde da doch mal empfehle, schwätsch schon mit deiner Freundin Biene vom Radiomobil. Das die hat aber bestimmt was für dich. Boah. Das Brot nicht ausdruckeln. Das glaube ich auch. Das glaub ich L und auch. L sage ich doch nur dazu. Lock genau. und Lock. Lock und Lock. Ja. Da wird das Brot weggelockt und dann bleibt das in die Box und dann das hat 4 Wochen gesund drin und dann fängt es an, dann kriegt das die Frust, weil da so lang in der Box dann drin leid, ne? Da fängt das an zu schwitzen, weil du wird so warm drin. Dann kriegt das Platzangst und dann kriegt das alle Farbe, wo du dir vorstellen kannst und dann plötzlich wird das, wächst das und das wird das ganz breit und kriegt Form und ach, weiß ich was alles. Vielleicht geht er mal mit dem Brot mal zum Brotdoktor oder so irgendwie, vielleicht kann ich drum kümmern. Kommt eigentlich dieses Jahr Käsefanfare? 5 Minuten vorher? Nee, ja, das haben die, alles die haben wir dieses Jahr abbestellt. Das haben die alles ingespart. Ne? Okay, alles klar. Alles ja, klar. Man merkt halt, dass es jetzt ein Hobbyprojekt ist. Ne? Das ist halt so. Na gut. Du bist ein Angeber vor dem Herrn, Simon. Das ist unfassbar. Unfassbar, wirklich. Da rolle sich mir meine dreckige lange Zehennägel hoch, ehrlich. mir läuft's gar nicht halt den Buckel runter, wenn ich daran denken muss. Kopfkino aus, sah nicht nur. Ja, komm. Ich kann dir mal Bild schicken, wenn du willst. Oh, nee, lass mal gut sein. Ich schieße es nicht meins. Ich habe ganz lange Dreck. Ich gehe aus der Gruppe raus. Nee, ich habe ganz lange dreckige Zähne. Schicke ich euch später mal Bild durch. Das können wir dann als Folgetitel nehmen. Also ja, genau. Als Folgetitel. Ich habe einen Premium-Account, da kannst du das sogar ausschalten, dass du das nicht ziehen musst, ne? Echt? Ja. Also kannst du ihn geben, zum Beispiel wie eklige Zähne Bilder, dreckig. Genau. Eklige Bilder von Uwe und dann werden die einfach nicht angezeigt. Der Ralf hat Uwe gemutet auf WhatsApp. Herrlich, herrlich. Ach Gott, sind wir fertig jetzt, oder was? Sag mal, ich weiß auch nicht, du sagst keiner Bescheid und nichts. Zugabe. Jetzt labern doch nicht in unser Outro rein. Was geht los? Die Landfunker toll. Die Landfunker machen jetzt Schluss. So, viel Spaß bei Night of the Potsy, wo nur her. Tschüss, ihr Leute. Und so weiter und so fort. Nein, weitermachen. Ich glaube, ich habe mir vor Lachen eine Rippe gebrochen. Oh. Ja. Sehr schön. Es kommt kein nächstes mehr. Potzeller und er, habe ich gehört, wollte noch kommen. Ihr könnt gerne da bleiben für eine kleine Aftershow-Party noch. Der Ach, Uwe kann mir erzählen, wie das damals war mit dem Lafontaine. Ja, das wäre schön. Das mit dem Schwenker, das habe ich lange nicht gehört. Die Schwenker-Geschichte. Ja. Soll ich sie wirklich erzählen? Umbaupause, warte, und dann kannst du wieder erzählen.